Bitte schön. Okay, ja. Guten Tag. Aka ist mein Name. Ich bin momentan der diensthabende Arzt. Ich bin für Sie da. Kurz zum Ablauf. Zuerst werde ich Ihre persönlichen Daten nachfragen, dann Ihre Beschwerden und am Ende einige Informationen über Ihre Familie. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin einverstanden, Herr Doktor. Ja, also, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Ottmar Hitzfeld. Okay, können Sie bitte Ihre Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, Ottmar ist geschrieben mit O-T-M-A-R, Ottmar. Und Nachname ist Hitzfeld, H-I-T-Z-F-E-L-D, Hitzfeld. Ja, danke, Herr Hitzfeld. Wie alt sind Sie? Ich bin 77 Jahre alt. 77. Ja, und wann genau sind Sie geboren? 10. März 1944. 44. Okay. Also, wie groß sind Sie? Oh, ich habe mich lange nicht mehr gemessen, Herr Doktor. Ich war mal 1,75 Meter, aber ob ich immer noch so groß bin, ich glaube nicht mehr. Und wie viel wiegen Sie? Ja, so etwa 65 Kilogramm. 65 Kilogramm. Ja, okay, danke für die Informationen, Herr Hitzfeld. Also, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, Doktor, ich komme, weil ich hohes Fieber habe und Schüttelfrost. Und wie Sie merken, kriege ich auch nicht mehr so gut Luft. Ab starken Hustenreiz, der war am Anfang trocken, aber jetzt habe ich auch richtig Auswurf. Und das ist der Grund, warum ich jetzt zu Ihnen ins Krankenhaus komme. Es ist gut, dass Sie gekommen sind, Herr Hitzfeld. Also seit wann haben Sie diese Beschwerden? Also das Fieber ist heute Nacht aufgetreten, also gestern Nacht auf heute. Da hatte ich auch Schüttelfrost und der Husten geht so ungefähr so 3-4 Tage schon. Am Anfang trocken und... Jetzt habe ich Auswurf, ja. Okay. Also ja, haben Ihre Beschwerden plötzlich oder langsam angefangen? Welche Beschwerden meinen Sie jetzt, Herr Doktor? Zum Beispiel dieser Husten. Der war relativ plötzlich, würde ich sagen, also von heute auf den nächsten Tag. Okay. Und ja, wie sieht Ihr Auswurf aus, die Farbe und die Beschaffenheit? Also es ist bräunlich, rötlich-bräunlich sieht er aus. Rötlich-braunlich, oder? Rotbraun, ja. Haben Sie auch Blut bemerkt? Blut habe ich nicht gesehen, nein. Okay. Und ist diese Atemnot auch neu seit ein paar Tagen oder schon vorher? Die Atemnot habe ich ein bisschen, aber ist seit heute ist richtig schlimm geworden, ja. Seit heute Morgen, die Atemnot, ja. Okay. Haben Sie das Fieber schon gemessen? Also die im Heim haben es gemessen, es war ungefähr 39,5. Ich wohne im Altenheim, wissen Sie, da haben die messen die immer und die haben auch Corona-Tests und sowas machen die immer, aber die waren negativ jetzt. Ja. Die Schnelltests. Ja, negativ. Ich habe auch jetzt hier, wie Sie sehen können, auch ein Fieberbläschen bekommen. Seit vorgestern. Fieberbläschen. Ja, und habe auch so, ja, wenn ich tief atme, tut es mir unten weh, im Oberbauch auch manchmal. Wenn ich einatmen kann, aber ich kann nicht so tief einatmen. Beim Einatmen? Ja. Okay. Und Herr Doktor, ich muss noch sagen, vielleicht haben Sie die Unterlagen. Ich war ja schon im Krankenhaus vor 10 Tagen wegen auch wieder Fieber. Hatte ich auch Fieber gehabt. Aber da haben die Ärzte festgestellt, dass ich eine Blaseninfekt hatte wegen meiner Prostatavergrößerung. Und da habe ich im Krankenhaus Antibiotika bekommen. Und ist, Vor 10 Tagen ungefähr war das. Okay. In der anderen Abteilung. Ja, ich habe verstanden. Sind diese Beschwerden schon weg? Zum Die sind Beispiel, weg, ja. Also beim Wasserlassen habe ich keine Probleme jetzt. Ah, okay. Ja, Herr Hitzfeld, haben Sie einen Auslöser für diese Beschwerden bemerkt? Welche Beschwerden meinen Sie jetzt als Auslöser? Ich meine, ja, allgemein Husten, Fieber, Atemnot, oder haben Sie einen Auslöser bemerkt? Kann ich so nicht sagen, nein. Und gibt es etwas, das diese Beschwerden lindert oder verschlechtert? Kann ich jetzt so nicht sagen. Sie Wenn ich haben viel nicht rede, habe ich mehr Luftnot, das stimmt, ja. Wenn Das Sie Gespräch mit Ihnen strengt mich schon an. Also da habe ich schon Luftnot, wie Sie merken. Okay, ich mache meine Notizen. Ja. Also erleben Sie solche Beschwerden das erste Mal oder ist das neu für Sie? Zum Beispiel Atemnot. Haben Sie normalerweise Atemnot? Nein, habe ich normalerweise nicht, nein. Und Husten? Auch nicht? Auch nicht, nee. Okay. Okay. Tja. Also, okay. Herr Hitzfeld, haben Sie noch andere Beschwerden? Haben Sie noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Nee, das sind die wichtigsten Sachen, die ich bemerkt habe. Okay. Ja, können Sie gut schlafen? Also jetzt seit 2 Tagen nicht, aber ansonsten habe ich keine Probleme gehabt. Okay, und in diesen 2 Tagen, was ist der Grund? Ist das eher Fieber, Fieber ist das Problem. Spitzenfieber, okay. Ja. Und wie ist Ihr Appetit? Ist jetzt auch schlecht. Seit 2 Tagen, meinen Sie? Ja, so seitdem der Husten angefangen hat, ist der Appetit nicht so gut, ja. Ja, okay. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Oh, ich hab mich nicht gewogen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ja, passen die alte Kleiden noch? Ja, die passen noch, ja. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Also Wasserlasten habe ich immer Probleme schon die ganze Zeit wegen, ich habe so eine Prostatavergrößerung. Ja. Deswegen habe ich da Probleme ein bisschen, aber ist jetzt nichts Neues. Habe ja. Ich schon 2 Jahre schon. Ich verstehe. Und? Beim Stuhlgang? Stuhlgang kann ich nicht sagen, dass da jetzt Probleme sind. Ich meine, die Farbe, die Beschaffenheit, alles in Ordnung? Ist mir nichts aufgefallen, ja. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Hitzfeld? Sie meinen gegen Corona? Gegen Corona und auch gegen Kinderkrankheiten. Oh, das weiß ich nicht mehr, ist schon lange her. Gegen Corona habe ich 3 Impfungen, ja, aber die anderen Impfungen weiß ich nicht genau. Ja, ich kann auch Ihren Ausweis fragen. Ja, kein Problem. Und ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, ich kann nicht mehr so gut laufen. Ich bin im Heim und mache keine Auslandsreisen mehr. Ja, okay. Also, Herr Hitzfeld, Sie haben schon erwähnt, dass Sie Prostatavergrößerung haben. Und leiden Sie noch andere Vorerkrankungen? Ja, also ich hatte vor 10 Jahren so etwas ähnliches wie einen Herzinfarkt. Und dann hat man so im Krankenhaus Katheter gemacht und dann gesagt, dass meine Blutgefäße im Herzen verschlossen sind und hat dann mich zur Operation geschickt. Ich habe eine Bypass-Operation bekommen. Und dann letztes Jahr habe ich auch nochmal so Beschwerden gehabt, dann so Druckgefühl gehabt, hat man nochmal Herzkatheter gemacht und dann hat man noch einen Stent gesetzt letztes Jahr nochmal, weil ich dazu war. Ansonsten habe ich Bluthochdruck und seit auch einigen Jahren auch Zuckerkrankheit. Ist das, Ist da Typ 2, wissen Sie? Also ich spritze Insulin abends. Typ weiß ich jetzt nicht genau. Nehmen Sie auch Tabletten ein? Hatte ich früher mal, jetzt nicht mehr. Hat mein Arzt, Hausarzt umgestellt auf Insulin, jetzt nur noch abends. Nur Insulin. Und seit wann leiden Sie an Bluthochdruck? Ist auch schon seit 10 Jahren bestimmt schon, ja, seitdem ich diesen Herzinfarkt hatte. Aber diese Zuckerkrankheit seit 2 Jahren, auch, oder? Auch ungefähr so. Das war ungefähr die gleiche Zeit. Ah, okay. Etwa 10 Jahre, würde ich sagen. Also, Herr Hitzfeld, sind Sie schon mal operiert worden? Ich meine, dieser Bypass habe ich schon notiert und ansonsten? Ansonsten hatte ich keine Operation bisher. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Ja, ich habe eine Penicillinallergie. Da hatte ich mal vor vielen Jahren mal einen richtig starken Hautausschlag bekommen. Ja. Okay. Rauchen Sie, Herr Hitzfeld? Ich habe geraucht, aber seit 10 Jahren rauche ich nicht mehr, seit ich den Herzinfarkt hatte. Ja, ich habe davor schon aufgehört, muss ich sagen. Also ich habe bis, glaube ich, 60 Jahre alt war ich da, habe ich aufgehört. Ja, das ist sehr schön. Aber vorher, wie viel ungefähr haben Sie geraucht? Ich meine, für wie viele Jahre, wie viele Zigaretten ungefähr? Ich habe vielleicht mit so 18, 20 angefangen, bis jetzt so ungefähr 40 Jahre, würde ich sagen. Ja. Halbe Päckchen, ein Päckchen oder so. Also maximal ein Päckchen. Es war zuletzt war es vielleicht nur ein halbes Päckchen, aber okay. Überwiegend ein Päckchen, würde ich sagen. Okay, ja. Trinken Sie Alkohol? Nicht mehr. Ich habe früher mal ein bisschen getrunken, aber seit vielen Jahren trinke ich keinen Alkohol mehr. Das ist gut, ja. Und bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht übel, aber nehmen Sie Drogen oder haben Sie schon probiert? Nein, habe ich noch nie probiert. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin Witwer. Meine Frau ist verstorben vor 7, 8 Jahren. Herzliches Beileid, Herr Hitzfeld. Also können Sie damit klarkommen? Ja, ich bin jetzt leider jetzt im Pflegeheim, weil ich niemanden habe, der auf mich aufpassen kann. Ich bin nicht mehr körperlich so gesund. Deswegen bin ich seit ungefähr 3, 4 Jahren im Pflegeheim jetzt. Ich habe keine Kinder, deswegen. Keine Kinder. Zu Hause. 4 Jahre im Pflegeheim, keine Kinder. Ja, also Sie sind schon im Rente, ja? Und ich bin in Rente, ja. Vorher, was haben Sie beruflich gemacht? Was ich habe in meinem Autohaus gearbeitet, habe ich Autos verkauft. Okay. Also Autokäufer, ja, oder? Verkäufer. Autoverkäufer kann man sagen, ja. Ja, okay. Treiben Sie Sport? Nein, ich bin nicht mehr so gesund für Sport. Also sehen ja, ich kann nicht mehr so gut laufen. Ja, okay. Also Herr Hitzfeld, gibt es wichtige Krankheiten in Ihrer nahen Verwandtschaft? Ich meine hier Ihre Eltern oder Geschwister? Das kann ich nicht, leider nicht sagen. Ich bin Waisenkind, deswegen habe ich keine Verwandten. Ja, aber zum Beispiel Ihr Vater, Ihre Mutter? Ja, ich bin als kleines Kind so ins Heim gekommen, als Waisenkind. Ich kenne meinen Vater und meine Mutter nicht. Ach ja, okay. Beim Krieg, wissen Sie? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Das war im Krieg. Ich bin im Krieg geboren. Ich weiß nicht, was meine Eltern, ob sie gestorben sind oder nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ach ja. Ja, ich verstehe. Ja, also, Herr Hitzfeld, ich habe alle wichtigen Fragen von meiner Seite gestellt. Also, ich werde sie jetzt über die weitere Schritte informieren. Möchten Sie etwas hinzufügen oder? Wollen Sie noch meine Medikamenteliste haben noch oder brauchen Sie die? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das haben die mitgegeben im Pflegeheim. Die machen die Tabletten für mich immer, deswegen. Ja, genau. Welche Medikamente nehmen Sie an? Oh, die Liste, ich lese gerade die Liste mal vor. Einmal das ASS. Mhm. 100, die nehme ich morgens ein. Ja. Dann nehme ich noch Plavix 75 eine morgens. Dann habe ich das Ramipril, 5 Milligramm mittags, damit es morgens. Und dann habe ich Atorvastatin, 20 abends. Duodat für die Prostata nehme ich abends ein Tablette. Und ich spritze dann noch abends Insulin Lantus, 14 Einheiten. Die Dosis könnten Sie bitte wiederholen von Lantus? 14 Einheiten. 14. 14, ja. Und ja. Und die Dosis auch für Duodat? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe die nicht aufgeschrieben mir auf der Liste. Eine Tablette. Das ist eine Kapsel. Eine Kapsel, ja. Ja. Gut. Haben Sie alle Fragen gestellt, die Sie stellen wollten? Gibt es noch andere Fragen von den Zuhörern, die Sie gefragt hätten? Bevor diese Beschwerden beginnen, wie viele Stufen können sich zeigen, bevor Sie Luftnot haben oder stehen bleiben? Oh, ich kann keine Stufen mehr zeigen. Ich habe meine Beine, die sind zu schwach. Ich kann keine Treppen steigen. Können Sie auf dem Rücken schlafen und bevor diese Beschwerden beginnen? Ja, konnte ich, ja. Und haben Sie Herzrasen, Stolpern oder? Habe ich nicht gemerkt. Habe ich nicht bemerkt. Haben Sie geschwollene Beine? Ist mir nicht aufgefallen, keine, nein. Und diese Heimat, andere Freunde gleich Beschwerden haben? Im Heim meinen Sie? Sie im Heim? Pflegeheim? Ja, Pflegeheim. Keine anderen, die so Probleme haben. Nein. Danke. Ja. Gut. Okay, weitere Fragen? Ich glaube, das war. Beim Schlafen. Wie hoch Ihr Fieber haben Sie gemessen? 39,5. Was war sehr gut. Wie viele Kissen brauchen Sie beim Schlafen? Eins, ein normales Kissen. Gut. So, ich glaube, das waren die wichtigsten Fragen. Ne? Diese Fragen normal oder nicht? Eine Frage. Im Krankenhaus was Untersuchungen durchführen in letzter Zeit, zum Beispiel Echokardiographie, EKG und im Blut? Das weiß er nicht mehr. Er weiß nur, dass er vor 10 Tagen wegen einer Harnwegsinfektion mit Fieber im Krankenhaus war. Sonst weiß er nicht. Sonst haben die nichts gesagt oder hat es. Jede Atmung erschreckt er sich besonders beim Sitzen oder beim Aufstehen? Immer. Stehen, liegen, immer Luftnot. Abi, Türkçe soracağım da şey. Şöyle yani ilk başlangıçta mesela ciddi bir nefes darlığı var dedi hasta. Hiç böyle bir reaksiyon göstermemiz gerekmiyor mu? Soruyorum sadece, bilmediğim için soruyorum. Hani 20 dakika olur mu süre? Yani sizin şimdi bir şeyinize bakayım. Oksijen saturasyonunuza bir bakayım. İyi olur. Bunu dememiz gerekiyor mu abi hemen ilk girişte? Das wäre gut, wenn Sie sagen, ich messe mal ganz kurz den Sauerstoffgehalt im Blut mit Pulsoximeter am Finger. Gibt es ja mittlerweile überall. Und dann würde ich dann entsprechend sagen, okay, dann geben wir Ihnen ein bisschen Sauerstoff, bis wir weiterreden. Ja. Wäre gut, wenn man das machen würde, ja. Yani bir unterbrechen yapıp hemen bu şeyi söylememiz uygun düşer değil mi abi? Uygun olur, evet, olur, iyi olur. Mit welchem Antibiotikum wurden Sie behandelt? Weiß er nicht. Er hat Infusion bekommen im Krankenhaus. Kann er nicht sagen. Haben Sie Nasenlaufen? Nasenlaufen? Bisschen, ja, Schnupfen hat er, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur Vorstellung, Oberarztvorstellung, ja? Ja. Bir iki dakika hocam müsaade olur mu? Buyurun. Şey yapayım. Muhammed'in girişi nasıldı abi ilk giriş? Ben çok hoşuma gidiyor da. İlk çok kısa bir girişi var Muhammed'in. Uygun mu abi? Evet. Güzeldi. Ben tekrar Muhammed'in girişini yazdım. Okuyabilir miyim abi? Buyurun. Evet. Tabii. Ich bin momentan der Dienst habende Arzt. Ich bin für Sie da. Kurs zum Ablauf. Belki ich bin für Sie da yerine ich bin für Sie zuständig denebilir. Tamam abi. Kurs zum Ablauf. Zuerst werde ich Ihre persönliche Daten nachfragen, dann Ihre Beschwerden und am Ende einige Informationen über Ihre Familie. Sind Sie damit einverstanden? Bu evet. Şekilde giriş yapıyor Muhammed. Uygun. Ben çok hoşuma gidiyor. Uygun mudur abi? Güzel. Uygun. Çok hızlı bir giriş. Zaman kaybına sebep olmuyor. Yani 19 dakika zamanımız var. Muhammed'inki evet. Çok kısa bir giriş abi. Evet. Bir şeyden söyleyeyim. Beim Schlucken. Bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden. Haben Sie Beschwerde beim Schlucken? Nein. Aber warum fragen Sie? Ich würde verstehen, ob Sie besonders bei Oropharynx und so weiter ein Problem haben, ja? Okay. Hat das mit den Symptomen was zu tun? Also ich würde auch jetzt nicht zu viele Sachen fragen, die nichts mit den Symptomen zu tun haben. Verstehen Sie? Sie können auch fragen, haben Sie Schmerzen, wenn ich in die Wade drücke zum Beispiel, ja? Kann man auch fragen, aber hat mit den Symptomen nicht so viel zu tun. Ich kann auch alles fragen, es ist nichts verboten, aber ich würde immer mich konzentrieren auf die Verdachtsdiagnose und die Symptome, die der Patient schildert. Ich kann anfangen. Bitte schön. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit? Ja, bitte schön. Herr Ottmar Hitzfeld, 77-jähriger Patient, ist 1,75 Meter groß und 65 Kilogramm schwer. Herr Hitzfeld klagt über gestern Nacht aufgetretene Fieber und Schüttelfrost. Das Fieber ist 39,5 Grad. Er leidet auch an seit 3-4 Tagen bestehende Dyspnoe und produktive Tussis. Husten. Ja. Die Dyspnoe hat heute schlimmer geworden. Die Dyspnoe hat zugenommen heute, ja? Oder ist genau, schlimmer geworden? Heute zugenommen, ja, genau, schlimmer und? Geworden. Die Farbe des Auswurfs sei rötlich braun. Er hatte schon Corona-Test gemacht und das Ergebnis ist negativ, sei negativ. Dann hat er angegeben, dass er Schmerzen bei der Inspiration hat. Thorakale Schmerzen und etwas auch Oberbauchschmerzen. Ja, korrekt. Ja, übrigens meldet er eine Krankenhaus vor 10 Tagen im Krankenhaus behandelt wurde wegen einer Harnwegsinfektion. Er berichtete darüber, dass er vor 10 Tagen im Krankenhaus behandelt wurde. Genau, er wird genau. Okay. Gut. Mhm. Solche Beschwerden erlebt sie das erste Mal im Leben. Die vegetative Anamnese ist, die übrige vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz und leichte Insomnie seit 2 Tagen. An Vorerkrankungen leidet er an Prostata-Hyperplasie. Und arterielle Hypertonie seit 10 Jahren und Diabetes mellitus, wahrscheinlich Typ 1 oder ja, seit 10 Jahren. Ja, Typ 2 normalerweise. 2, ja, okay. Und er nimmt ASS 100 Milligramm einmal täglich und morgens, Clavix 75 Milligramm einmal morgens, Ramipril 5 Milligramm einmal abends, Atrovastatin 20 Milligramm einmal abends, Duonat 1 Tablette pro Tag und die Dosis ist nicht erinnerlich und Lantos 14 Unit am Abend. 14 Einheiten, ja? Einheiten am Abend. Abends, ja. Abends, ja. Bei dem Patienten erfolgte eine Bypass-Operation vor 10 Jahren und eine Stent-Implantation am Herz vor 1 Jahr auch. Ja. Bei ihm ist Penicillin-Allergie bekannt. Er reagiert darauf mit Exanthem. Er ist momentan Nichtraucher. Aber vorher gibt es 40 Päckchen ja Nikotinkonsum. Er trinkt keinen Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint. Er ist seit 5 Jahren verwitwet und er lebt in einem Pflegeheim. Er hat keine Kinder. Er ist momentan in Rente und vorher war er Autoverkäufer von Beruf. Er treibt keinen Sport und die Familienanamnese ist unbekannt. Ja, Herr Oberarzt, meine Verdachtsdiagnose ist Pneumonie. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht vielleicht ja Pleuritis, Perikarditis. Ja, das war's. Richtigsten, ja, okay. Gut, was würden Sie jetzt als nächstes tun? Ja, um die Diagnose stellen zu können, würde ich zuerst die Vitalparameter überprüfen. Ja. Da erwarte ich Fieber, vielleicht auch Tachykardie. Und Tachypne auch möglich, wegen Dyspne. Ja. Dann würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Bei der Inspektion kann ich Dyspne und Ersatz von Atemshilfsmuskulatur entdecken. Vielleicht auch Zyanose. Und ja. Erzählen Sie mal was über die Auskultationsbefunde bei Pneumonie. Ja, da erwarte ich Rasselgeräusche. Was für Rasselgeräusche? Was für Rasselgeräusche? Ist das fein oder? Ja, feine, ja. Feine, ja. Jetzt grob zwei Arten von Rasselgeräuschen. Wissen Sie, wie man die einteilt, ganz grob erstmal? Könnt ihr sie wiederholen? Es gibt so eine grobe Einteilung von Rasselgeräuschen in zwei große Gruppen. Ah, zwei große Gruppen. Ich meine, Kabale in der aber im Deutsch feine und grobblasig, ja. Aber ich meine was anderes noch, bevor man diese feinblasig. Ah, beim Expiration oder Inspiration. Ist das, oder? Man könnte auch dabei die Atemgeräusche meistens in Inspiration zu hören sind, also das, was Sie hören. Aber haben Sie schon mal gehört, trockene und feuchte Rasselgeräusche? Trockene und feuchte Rasselgeräusche? Nein, ich habe nicht gehört. Ich denke immer, Rasselgeräusche sind verbunden mit feuchten Geweben. Nee, es gibt Einteilung der Rasselgeräusche in feuchte Rasselgeräusche. Hauptsächlich bei Pneumonie beispielsweise oder auch zum Beispiel beim Lungenödem, da sind die auch feucht. Und dann Sie meinen nicht Bronchus oder Brummen? Das ist anders, oder? Ich meine es Auskultation. Feuchte Rasselgeräusche und trockene Rasselgeräusche. Ah, okay. Trockenen Rasselgeräuschen gehören, was Sie eben gesagt haben, Brummen, Giemen, Pfeifen zum Beispiel, ja, das sind die trockenen Rasselgeräusche. Ah, okay. Und die feuchten Rasselgeräusche sind diese feinblasigen, grobblasigen Rasselgeräusche, die meistens bei Pneumonie oder anderen alveolaren Störungen auftreten. Das andere sind meistens Geräusche, die von den Bronchien oder Bronchiolen ausgehen. Okay. Spastik und sowas, ja. Also trockene und feuchte Rasselgeräusche. Was erwarten Sie jetzt bei einer Pneumonie für Rasselgeräusche? Feuchte Rasselgeräusche. Feuchte Rasselgeräusche und oft dann feinblasig dann, ja? Feuchte Rasselgeräusche, feinblasig, ja. Das ist der Klassiker, ja. Okay, gut, das haben Sie auskultiert. Sie hören die Rasselgeräusche. Was machen Sie als nächstes? Dann würde ich ihm Blut abnehmen. Ja. Wonach gucken Sie im Blut dann? Blutbild ist wichtig, ob es Leukozytose gibt. Und Entzündungsparameter auch wichtig. Ja. Das ist das Wichtigste, ja? Okay, Wichtigste, gut. Ja. Was machen Sie noch? Dann würde ich einen Sputumkultur anzüchten. Okay, können Sie machen. Ja, dauert halt meistens ein paar Tage, bis da was wächst. Ja? Oder Sie bekommen den Befund nicht sofort. Ja, zuerst plane ich mit einer empirischen Therapie. Wir sind noch bei der Diagnostik. Was machen Sie noch, was schnell geht, wo Sie schnell ein Ergebnis bekommen auch? Weitere diagnostische Maßnahmen. Ja, ich würde auch EKG veranlassen. Ja, das macht man auch, gut. Und natürlich. Können Sie im EKG feststellen, ob es eine Pneumonie ist oder nicht? Nein, ich meine, um eine Gesamteindruck zu bekommen. Herzproblem auszuschließen. Aber wie können Sie die Pneumonie noch diagnostizieren? Ja, natürlich. Röntgen-Thorax, das Wichtigste. Okay. Wissen Sie da, was man da normalerweise sieht bei so einer normalen Pneumonie? Normalen Pneumonie, ja. Beidseitige basale Infiltrationen. Ja, die Infiltrate können überall sein. Die können beidseitig sein, einseitig sein, die müssen nicht basal sein. Also Sie sehen Infiltrate, ja? Infiltrationen, ja. Genau. Wie sind die oft, die Infiltrate? Nochmal bitte? Wie sind die oft, also typischerweise, wie sind die Infiltrate? Wie sehen die aus? Wie sehen aus? wie ja, Infiltrationen, aber wie sehen aus? Kennen Sie den Unterschied zwischen typischer und atypischer Pneumonie? Ja, atypischer im Zusammenhang von Röntgen-Thorax. Was ist so das typische Bild bei einer Pneumonie? Das klassische Bild bei einer Pneumonie. Da sehen Sie eine Verschattung. Und wie ist die Verschattung oft? Auf welchem Bereich ist sie begrenzt? Basal oder nicht? Ich meine, kann sein, aber wie nennt man, also wie ist oft so, die ist auf einen, meistens auf einen Lappen beschränkt, ja? Also Lobert, ja? Ah ja, genau. Hm. Also ist auf einen Lappen begrenzt, oft. Sehr, wie im Lehrbuch, ist nicht, in der Klinik ist es nicht immer so, aber typischerweise ja. Ist das Lobert, und das ist dann eine typische Lobert-Pneumonie zum Beispiel. Ja, na, Lobert-Pneumonie. Wohingegen atypische Pneumonien nicht Lobert's Bild haben, oft, sondern eher so ein fleckiges Muster haben und dann auch radiologisch auch andere Formen, retikuläre Zeichnung zum Beispiel. Oder meistens kann man dann auch ein CT machen, das genauer zu verstehen. Okay, also dann machen wir ganz kurz noch die Therapie. Haben Sie gesagt, was Sie geben wollten, gell? Therapie ist, zuerst würde ich diesen Patienten stationär aufnehmen, weil er ist ja etwas zu alt. Mhm. Ja. Und die Therapie ist hauptsächlich eine Antibiotikum-Therapie. Richtig, ja. Aber welches Antibiotikum, ja, das weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Okay. Gibt es da einen Unterschied bei den Patienten, wie sie die Antibiotikatherapie wählen? Oder wie teilt man die Pneumonie noch ein? Eine Einteilung haben wir gesagt, typische, atypische Pneumonie, ja, wo oft die typischen bakteriell sind und die atypischen eher viral, aber ist nicht immer so, nur ja. Oft. Und dann gibt es noch eine andere Einteilung, die man noch macht, um auch das Risiko abzuschätzen für den Patienten. Können Sie sich daran erinnern, was man da noch macht? Und Einteilung. Meinen Sie, als eine Krankheit oder für Therapie? Beides. Ja, also wo die Patienten herkommen oder wo sie die Pneumonie bekommen haben. Ist das wichtig? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Kennen Sie die Einteilung, die man dann macht? Es gab ja gesellschaftliche Pneumonie oder nosokomiale Pneumonie oder. Wie nennt man das noch? Also nosokomial ist richtig. Wie nennt man diese andere, das erste, was Sie genannt haben, noch? Allgemein? Nicht gesellschaftlich, sondern? Folglich, im Volk gequält oder. Man sagt dann oft ambulant erworbene Pneumonie, ja? Das andere ist nosokomial, ja. Ah, okay. Und das hat dann auch Einfluss auf die Wahl der Antibiotika, ja. Was macht man normalerweise für eine Antibiotikatherapie jetzt ganz grob, egal welche Einteilung? Was gibt man da? Meistens? Ja, Breitbandantibiotikum, gell? Welches gibt man da am meisten? Ja, ich weiß es genau, ja. Aminopenicillin gibt man gerne. Ja, und wenn man Faktoren hat, kann man noch Metalactamase-Inhibitoren dazugeben. Aber er hat jetzt eine Penicillinallergie, gell, hat er gesagt. Ja. Also können Sie ihm jetzt erstmal kein Amoxicillin oder Amoxipen oder wie auch immer geben, sondern was würden Sie ihm dann alternativ geben? Cephalosporin vielleicht, oder? Kann man probieren, ja, ist richtig. Was noch? Makrolide? Eher nicht, bei so älteren Leuten. Bei es Kindern gibt eine Idee, Levofloxacin. Ja. Das war sind Fluorchinolone sind das. Fluorchinolone, ja. Ah, okay. Ah. Levofloxacin, ja. Nicht mehr Mittel der ersten Wahl, aber kann man. Ja. Okay. Wir wollen das hier da wieder, gell? So, dann gucken wir mal nach, was noch im Chat steht. Ich habe jetzt den Chat nicht beachtet, damit wir nicht durcheinander kommen. Segmente lobea, lobea intraretikulär, lobea nosokomial. Ja, man muss immer an Risikofaktoren denken, ob es Patienten sind, die Risiko haben für multiresistente Erreger zum Beispiel, ja. Und vor allen Dingen, wenn der Patient vorher im Krankenhaus war, vor 10 Tagen, hat er Risiko, dass er auch multiresistente Erreger hat, richtig? Ja, ja, natürlich. Bald Antibiotika beachten. Okay, dann war das ziemlich jetzt viel für den Fall. Ne? Ich habe ziemlich gebohrt für die, als Oberarzt, glaube ich, ja. Paschka,